Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Früher konnte ich dir nicht in die Augen schauen. Du bist wie ein Engel. Deine Haut bringt mich zum Weinen. Du schwebst wie eine Feder in einer wunderschönen Welt. Ich wünschte, ich wäre besonders. Du bist so verdammt besonders. Aber ich bin ein Ekel. Ich bin ein Spinner. Was zum Teufel mache ich hier? Ich gehöre hier nicht her. Aber warum gehört dieser Song hierher? In eine Sendung über rechte Gefühle. Creep von Radiohead. Das sagt Vicky. Bei der Erstveröffentlichung 1992 fand das Lied keine besondere Aufmerksamkeit. Die BBC fand es zu deprimierend und strich den Song wieder aus ihrer Playlist. Laut Tom York, dem Sänger und Autor von Radiohead, erzählt Creep die Geschichte eines betrunkenen Mannes, der versucht, eine Frau auf sich aufmerksam zu machen. Eine Frau, die er attraktiv findet und der er nachstellt. Allerdings fehlt ihm der Mut, die Frau anzusprechen. Im Jahr 1993 wurde Tom York nach dem Song Creep befragt. Seine Antwort? In den 90ern hatte ich ein echtes Problem damit, ein Mann zu sein. Jeder Mann mit ein bisschen Sensibilität oder ein bisschen Einfühlsamkeit gegenüber dem anderen Geschlecht hatte da ein Problem. Es war schwer, männlich aufzutreten, ohne sich gleich aufzuführen wie eine Hardrock-Band. Ich versuche immer zwei Dinge gleichzeitig. Mich einerseits als sexuelle Person zu verhalten und andererseits dieses Sexuelle auf verzweifelte Art zu negieren. Rechte Gefühle und der Kampf um die Normalität. Sendung von Klaus Walter. Die Selbstzweifel eines sensiblen jungen Mannes, nicht frei von einer gewissen Angst vor Frauen. Bis heute ist Creep der größte Hit von Radiohead, eine Band, die nicht im Verdacht steht, von Rechtsextremen gehört oder gar gefeiert zu werden. Trotzdem begegnet uns dieser Song in rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus. Dem Buch von Simon Strick, das ein Anstoß war für den Generator, heute hier auf Bayern 2. Simon Strick ist Medienwissenschaftler und Genderforscher und untersucht in diesem Buch den politischen Klimawandel und was dieser Wandel zu tun hat mit dem, was er rechte Gefühle nennt. Was also hat der unsichere junge Mann, der Ekel, der Spinner aus Creep mit rechten Gefühlen zu tun, Simon Strick? Der Creep von Radiohead ist eine klassische Figur der leidenden, der marginalisierten Männlichkeit, die sich sozial ausgegrenzt fühlt und dagegen ansinkt. Und damit eine klassische Figur eigentlich der Popmusik, der männlich dominierten Popmusik. Und diese Figur des leidenden Mannes nahe dem Nervenzusammenbruch ist heute eine, die auch von Rechten, von Neofaschisten im Netz bespielt wird. Neofaschisten fühlen sich ausgegrenzt, sie fühlen sich marginalisiert von einer angeblich feministisch dominierten Gesellschaft, von einer politisch korrekten Gesellschaft, die ihre Männlichkeit verdächtig, creepy gemacht hat. Und viele Rechte bauen auf diesem Gefühlsreservoir des Creep auf oder auf diesem Gefühlsreservoir der ausgegrenzten Männlichkeit und bauen darauf, auf diesen Gefühlen, sie nennen das Beta-Männlichkeit, eine Widerstandsbewegung oder Resouveränisierungsbewegung auf, die in vielen Fällen, wie ich in meinem Buch versuche zu zeigen, in rechte, nationalistische, neofaschistische Projekte übergehen kann. Sagt Simon Strick, Autor von Rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus. Digitaler Faschismus, das ist erstmal ein großes Wort. Laut Lexikon ist Faschismus ein von Mussolini errichtetes Herrschaftssystem in Italien 1922 bis 1945. Nach dem Führerprinzip organisierte nationalistische, antidemokratische, rechtsradikale Bewegung und Ideologie. Da habe ich gedrillte Männer vor Augen in schwarzen Uniformen und hochglanzpolierten schwarzen Stiefeln, marschierend im Gleichschritt. Was davon trifft auf den digitalen Faschismus von heute zu? Mussolini ist ja nun schon lange tot. Wie ist das mit dem Führerprinzip? Wir verstehen den Faschismus oder das Rechtsradikale immer noch als so eine Top-Down-Bewegung. Also halt, es gibt ideologische Führer oben, die dann auf autoritäre Charaktere treffen, die dann diese Führerfiguren verehren und denen sozusagen blind folgen. Und das kann man im digitalen Zeitalter, wo sozusagen jeder eigentlich sozusagen seine persönliche Agitation im Netz machen kann und veranstalten kann und an allen möglichen Punkten anbringen kann, da funktioniert das Führerprinzip nicht mehr. Ideologisch, also inhaltlich, ist der Faschismus wahrscheinlich noch derselbe. Es geht um weiße Vorherrschaft, es geht um weiße Identitäten, es geht um sozusagen eine rassistische Weltordnung, die irgendwie verteidigt werden soll. Ja, so die klassischen Faschismus-Topoi, sag ich mal. Das Führerprinzip ist, glaube ich, das Entscheidende, was sich verändert durch die Bedingungen der sozialen Medien, weil das Ganze sozusagen nicht ein blindes Folgen wird, sondern ein Partizipieren an Erzählmustern, an Erklärungsmustern. Partizipieren statt blind folgen, kommunizieren, assoziieren, Geschichten produzieren und miteinander teilen. Simon Strick entwirft in seinem Buch ein Bild von rechten Erlebniswelten, von Kommunikationsräumen, in denen eben nicht mehr das Prinzip Befehl und Gehorsam gilt, schon gar nicht blinder Gehorsam. Denn ein wichtiges Element in diesen Erlebniswelten ist das Visuelle. Bilder, Fotos, Cartoons, Memes. Viele dieser visuellen Elemente sind abgebildet in rechte Gefühle und ich habe Simon Strick um ein paar Bildbeschreibungen gebeten. Hier kommt die erste. Das ist ein Poster, was in Kanada, glaube ich, fotografiert wurde, an einem Laternenpfahl. Und zwar steht darauf, Hey, white person, also hallo, weiße Person. Und darunter werden Fragen formuliert. Sind Sie müde oder erschöpft von der Political Correctness? Wundern Sie sich, warum nur weiße Länder oder weiße Nationen multikulturell werden müssen? Haben Sie schon herausgefunden, dass Diversity, also Diversität, nur bedeutet, dass es weniger weiße Menschen geben soll? Und dann gibt es sozusagen eine ganze Latte von Fragen und darunter ist so eine Art griechische Statue angedeutet, ganz in weiß gehalten und dann gibt es dann noch Links zu Internetseiten und darüber steht Join the Alt-Right, also nehmen Sie an der alternativen Rechten teil. Was sagt uns das? Ich fand es interessant, weil wir uns sozusagen rechtsextreme Agitation anders vorstellen. Eigentlich wird generell gesagt, es werden menschenfeindliche Meinungen dort publiziert, es wird ein Systemumsturz gefordert oder so weiter. Bei diesem Poster wird nun ganz anders vorgegangen. Es werden nämlich völlig banale Befindlichkeiten abgefragt. Sind Sie müde von Political Correctness oder wundern Sie sich? Finden Sie nicht auch doof, was im Fernsehen ist? Das ist auch eine Frage, die hier formuliert wird. Und das sind sozusagen völlig nicht agitatorische Strategien, sondern es sind ganz banale Alltagsgefühle. Und wie finden Sie doof, was im Fernsehen ist? Da würde ich auch sagen, naja, klar. Ich finde sehr viele Sachen doof. Ja, und was ist daran rechts? Ne? Genau, diese Fragen sind erstmal nicht rechts, sondern sie fragen Gefühle ab, die man haben kann und die man auch völlig verständlicherweise haben kann. Und dann sozusagen über die Frage werden diese Gefühle echt gemacht. Sie werden an eine Art der Weltwahrnehmung angeschlossen. Also haben Sie auch schon rausgefunden, dass Diversity nur heißt weniger weiße Menschen? Da wird sozusagen sofort an eine Race-Logik oder an eine Rassenlogik angeschlossen, dass es sowas gibt wie Diversity und gleichzeitig eine Politik von Diversity, also von Vielfalt. Und das bedeutet eigentlich nur, dass weiße Menschen weniger vorkommen sollen. Da schließt sich das Alltagsgefühl, dass man von etwas irritiert ist, was soll denn dieses Diversity sein, sofort an eine größere Erzählung an, dass weiße Menschen verdrängt, ausgetauscht, irgendwie marginalisiert werden sollen. Ausgetauscht ist das Stichwort. Genauer, der sogenannte große Austausch. Der spielt eine wesentliche Rolle im Denken der neuen Rechten, in der Alt-Right in den USA, aber auch in Europa. Was ist dieser große Austausch und warum hat er so eine zentrale Bedeutung in dem, was Simon Strick den digitalen Faschismus nennt? Der große Austausch ist eine Welterklärungsformel. Also damit soll sozusagen die globale Situation beschrieben werden und zwar in einer rassistischen Dynamik. Der große Austausch bedeutet, dass es momentan, im Moment und auch schon seit dem 20. Jahrhundert oder je nachdem, zu Bewegungen kommt, die dafür sorgen sollen, dass weiße Menschen in weißen Mehrheitsgesellschaften wie Deutschland oder den USA langsam marginalisiert werden sollen. Sie sollen Minderheiten werden. Das heißt, sie sollen, die AfD würde sagen, überfremdet werden. Und sozusagen, es gibt einen langsamen Austausch, eine langsame Verdrängung weißer Bevölkerungsschichten in mehrheitsweißen Gesellschaften. Das ist sozusagen das Grundkonzept. Und da kann man jetzt eben verschiedene Unterschiede oder verschiedene Spielstrategien der Rechten sozusagen anlegen. Denn der große Austausch kann alles Mögliche heißen von einfach, das ist der demografische Wandel, den es ja gibt, der damit beschrieben werden soll. Es kann aber auch heißen, dass es einen weltumspannenden Plan von irgendwelchen Schatteneliten gibt, diesen großen Austausch durchzuführen. Also es gibt sozusagen einen koordinierten Kampf gegen weiße Mehrheitsgesellschaften, dass die zu multikulturellen oder weißen Minderheitsgesellschaften werden. Und sozusagen, es gibt vom großen Austausch dann zig Versionen, die die Rechte strategisch spielt. Der große Austausch, eine zentrale Verschwörungserzählung der neuen Rechten, der sogenannten Alt-Right in den USA. Hört sich ziemlich irre an, aber das haben Verschwörungserzählungen schon mal an sich. Und das Absurde der Erzählung verhindert auch nicht, dass viele Leute dran glauben. Nehmen wir den 6. Januar 2021. In Washington kommt es zur Retrovolution. Als Retrovolution bezeichnet die Autorin Charlotte Klonk den Sturm auf das Kapitol in der US-Hauptstadt. 5 Menschen kamen bei dieser Explosion von Gewalt ums Leben, es gab viele Verletzte. Der Schock wirkt bis heute nach. Charlotte Klonk hat ein Buch geschrieben über die Retrovolution. Revolution im Rückwärtsgang. Der 6. Januar 2021 und die Bedeutung der Bilder. Die Bilder bleiben, die Bilder stiften Bedeutung. Der Schamane im Weißen Haus, nackter Oberkörper, Büffelkostüm, Fahne in der Hand. Diese Bilder kommunizieren, mit Simon Strick gesprochen, rechte Gefühle. Auch ein Jahr nach der Retrovolution in Washington bleiben Fragen. Wie war so ein Ausbruch von Gewalt möglich? Wie war so ein massenhafter Tabubruch möglich? Und wer war aktiv bei diesen Durchbrüchen? Zum Jahrestag des Sturms aufs Kapitol hat Karl Dömens in der Frankfurter Rundschau Antworten gefunden. Wer verstehen will, weshalb so viele Menschen dem narzisstischen Demagogen verfallen sind, gemeint ist Donald Trump. Der abgewählte Präsident hatte den Sturm der Empörung angefacht und das Spektakel am Fernseher verfolgt, stundenlang, ohne einzugreifen. Wer also verstehen will, der sollte sich die Biografien der inzwischen 725 Angeklagten anschauen. Darunter sind Vertreter der berüchtigten Oath Keepers oder der Proud Boys. Die Oath Keepers, zu Deutsch die Bewahrer des Eides, eine rechtsextreme, staatsfeindliche Miliz in den USA. Sie rekrutiert sich vor allem aus aktiven und ehemaligen Angehörigen von Polizei, Militär und Feuerwehr. Die Proud Boys, die stolzen Jungs, sind ein militanter rechtsextremer Männerbund, der Widerstand gegen staatliche Institutionen ausdrücklich begrüßt. In Kanada gelten die Proud Boys als terroristische Vereinigung. Weiter in der Frankfurter Rundschau, 5. Januar 2022, zum Jahrestag der Retrovolution im Kapitol. Doch ein Team der Universität Chicago hat recherchiert, dass die große Mehrheit keine Beziehung zu diesen rechtsextremen Milizen hatte. Unter den Angeklagten sind Geschäftsleute, ehemalige Polizisten und Polizistinnen sowie Studierende. Es sind vor allem weiße Männer, die sich bei ultrarechten Medien wie Fox News, OAN oder Newsmax informieren. Dass diese Menschen mehrheitlich aus der Mittelschicht stammen, muss uns alarmieren, sagt der liberal-konservative Politologe David Daggan. Die Meute hat eine auffällige Gemeinsamkeit. Sie kommen alle aus Gegenden der USA, wo der weiße Bevölkerungsanteil schrumpft. Offenbar ist es Trump gelungen, mit seinen Verschwörungsmythen, dem Wahn von der gestohlenen Wahl und seiner rassistisch untermalten Angstrhetorik, aus Menschen, die sich subjektiv in ihrer Daseinsform bedroht fühlen, eine loyale, gewaltbereite Massenbewegung zu formen. Menschen, die sich subjektiv in ihrer Daseinsform bedroht fühlen, das ist der gemeinsame Nenner der neuen Rechten. Menschen, die sich subjektiv bedroht fühlen von Political Correctness, vom Feminismus, von Migration, von neuen Geschlechtern, von der Cancel Culture, von neuen Sprachregelungen und von Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Die Angst vor dem Verlust ihrer gewohnten Lebensweise verbindet diese Leute. Und das heißt auch die Angst vor dem Verlust ihrer Privilegien. Aber sind das alles Faschisten? Steht da wirklich schon der Faschismus vor der Tür? Steht er womöglich schon auf dem Flur? Oder ist das Alarmismus? Was würde Simon Strick sagen, wenn man ihm Alarmismus vorwerfen würde? Kann man gerne machen, weil bei der Frage, steht der Faschismus vor der Tür, frage ich mich halt, welche Tür? Und in welchem Raum scheinen wir zu sein, wo es keinen Faschismus gibt oder keinen Rechtsextremismus oder keine menschenfeindlichen Agitationen oder Haltungen oder so weiter? Da können Sie auch in die Rechtsextremismusforschung gucken. Das ist längst nicht so weit weg und war es auch nie gewesen, wie man immer tut, wenn man sagt, oh, da gibt es plötzlich diese Hate Speech und plötzlich gibt es da einen Rassisten, der etwas tut und was können wir jetzt gegen diesen Rassisten machen? Ich versuche halt ein anderes Bild vorzuschlagen, nämlich das des Klimas. Es gibt einen Klimawandel in der Diskussion, in den Diskursen, wo rechte Erklärungsmodelle, und das sind nicht nur Verschwörungstheorien, sondern es sind tatsächliche Welterklärungsmodelle. Warum geht es mir gerade schlecht? Das sind die Punkte, an denen die Rechte gerne formuliert. So, ne? Warum geht es dir persönlich schlecht? Warum hast du gerade Probleme mit deiner Frau oder am Arbeitsplatz oder so? Ne? Und dann sozusagen gibt es ganz griffige Welterklärungsformeln, warum der große Austausch zum Beispiel daran schuld ist, wie es dir gerade geht. Der große Austausch, die Angst des weißen Mitteleuropäers davor, dass sein Volk, das angeblich schon immer hier war und das hier schon immer zu sagen hatte, was läuft, was nicht läuft und wie es läuft, die Angst dieses weißen Mitteleuropäers davor, dass sein Volk ersetzt wird durch Völkerscharen aus anderen weit entfernten Teilen dieser Erde. Wenn ich hier von der Angst des weißen Mitteleuropäers vor dem großen Austausch rede, dann ist die weiße Mitteleuropäerin übrigens nicht mitgemeint. Die Angst vor dem großen Austausch ist tatsächlich eine Angst, die vor allem den weißen Mann aus Mitteleuropa umtreibt, also den weißen Deutschen, den weißen Österreicher und so weiter. Und dann gibt es ganz griffige Welterklärungsformeln, warum der große Austausch zum Beispiel daran schuld ist, wie es dir gerade geht oder wie es uns gerade geht oder die Corona-Diktatur oder der Feminismus oder die vielen anderen Feindbilder, die noch aufgefahren werden. Und sozusagen, mich interessiert eher diese Stufe, als dass die ganze Zeit phantasmatisch versucht wird, wir haben ein normales Deutschland und plötzlich gibt es diese Faschisten. Das finde ich sozusagen ein falsches Bild, sondern mich interessiert, wie aus dem, was in Deutschland völlig normal gilt, diese Dinge immer weiter wachsen und wie die Rechten letztendlich auch durch das Digitale, aber nicht nur, eine neue Diskurshegemonie erreicht haben, wo sie Debatten bestimmen können, wo sie die Fragen, die zu bestimmten Themen gestellt werden, bestimmen können oder auch mitbestimmen. Nein, sie sind nicht plötzlich aufgetaucht, diese Faschisten, nicht aus heiterem Himmel, sagt Simon Strick. Der Medienwissenschaftler und Genderforscher hat den politischen Klimawandel untersucht, der mit den rechten Gefühlen zu tun hat. Rechte Gefühle, das ist der Titel seines Buches, Untertitel Affekte und Strategien des digitalen Faschismus. Da geht es auch immer wieder um die Frage, was ist eigentlich normal? Es wird gekämpft um die Normalität und um das, was Simon Strick die Diskurshegemonie nennt, die Deutungsmacht im öffentlichen Raum. Früher hätte man vielleicht gesagt, die Hoheit über die Stammtische. Heute stehen die Stammtische im Internet. An diesen Stammtischen werden Affekte produziert und Affekte verstärkt. Vom Affekt ist es nicht weit zum Effekt. Rechte Angriffe, toxische Effekte. Das ist der Titel eines weiteren aktuellen Buchs zum Thema. Der etwas sperrige Untertitel: Umformierungen extrem Rechter in Mode, Feminismus und Popkultur. Ein Sammelband herausgegeben von Elke Gaugele und Sarah Held. Sarah Held ist Kunst- und Kulturwissenschaftlerin an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und sie hat eine ähnliche Diagnose wie Simon Strick, was die Diskurshegemonie der Rechten angeht. Sarah Held sieht eine autoritäre Wende in den vergangenen 30 Jahren. Die autoritäre Wende ist ein Phänomen, das wir im Buch an verschiedenen Punkten festmachen können. Also wir sprechen hier von soziokulturellen Veränderungen, die einerseits demokratische Strukturen absagen, dass in der Mainstream-Gesellschaft eine immer größere Abkehr zur Demokratie halt stattfindet und gleichzeitig aber auch eine Begehrlichkeit von autoritären Strukturen ausgerufen wird, also eine Gesellschaft, die top-down geregelt ist, die stark hierarchisch geordnet ist, auch immer wieder so eine Suche nach so Führerfiguren, die eben häufig eher männlich besetzt sind und lässt sich auch zum Beispiel am internationalen Rechtsruck ganz gut festmachen, genauso wie ein immer stärker werdender Konservatismus. So beschreibt die Kulturwissenschaftlerin Sarah Held die autoritäre Wende. Eine Wende, die sich aber nicht nur im Feld des unmittelbar Politischen manifestiert, sondern eben auch im weiten Feld der Affekte, der Gefühle, des Zusammenlebens bis hin zum Sexuellen. Gleichzeitig entdecken wir aber auch so Unterströmungen wie im Antifeminismus und der sogenannten Manosphäre, also einem Sammelbecken von meist Cis-Männern, die sich online zusammensetzen und immer irgendwie noch an so ein traditionelles Geschlechterbild, das stark binär getrennt ist, festhalten und so eine stark nach hinten blickende Gesellschaftsordnung, die durchaus auch feudal-imperialistisch imaginiert werden kann, eben festzumachen. Und dieser autoritäre Wandel, das ist ja was, was sich auch schon länger vollzieht. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass in unserem Buch Rechte Angriffe, toxische Effekte, wir auch so eine Art zeitliche Klammer gesetzt haben, nämlich mit den Angriffen nach der Wende auf die Sonnenblumenhäuser in Rostock-Lichtenhagen zu Phänomenen, die halt heute stattfinden, wie den Corona-Demos oder sowas. Das ist so ein bisschen die zeitliche Klammer. Und da entdecken wir immer mehr, dass so politische, soziale Haltungen, die irgendwie dann doch in irgendeiner Form Autorität anrufen, imaginieren oder eben auch ausleben, zum Beispiel in Form von soldatischen Männlichkeiten. Soldatische Männlichkeiten, die Manosphäre, Cis-Männer am Online-Stammtisch. Ob nun die toxischen Effekte von Sarah Held oder die Affekte, die Simon Strick untersucht, rechte Mobilisierung passiert entscheidend auf dem weiten Feld der Geschlechterverhältnisse. Und dieses weite Feld wird schnell mal zum Schlachtfeld. Da sind wir wieder bei den Menschen, die sich subjektiv in ihrer Daseinsform bedroht fühlen. Männer, die Angst haben, dass sie ihre traditionellen Vorrechte verlieren, dass ihre vermeintlich naturgegebenen männlichen Privilegien in Frage gestellt werden. Und die männlichen Fähigkeiten, zum Beispiel Kinder zeugen. Das bringt uns zur nächsten Bildbeschreibung von Simon Strick zu einem Bild aus seinem Buch Rechte Gefühle. Da sehen wir ein Wahlkampfplakat der AfD, ich glaube, das ist von 2018. Und zwar sehen wir, der Kopf ist abgeschnitten, eine Frau, die schwanger auf einer Wiese liegt und sozusagen ihr Bauch ist ins Zentrum gestellt und darüber die Überschrift Neue Deutsche machen wir selber. Trau dich, Deutschland, AfD. Mhm. Tja, was sagt der Genderforscher dazu? Das ist ein klassischer Topos, sozusagen die verweiblichte Nation, also Deutschland soll sich trauen, doch selber Kinder zu machen. Was ist damit gemeint? Das ist eigentlich eine relativ platte Umformulierung des großen Austauschs, nämlich das neue Deutsche, vor allen Dingen durch das Diversity- oder liberale System, jetzt vor allen Dingen durch Migration produziert werden, dass die Migranten und Migrantinnen dann überproportional viele Kinder bekommen und damit Deutschland eben überfremdet werde. Und das steht sozusagen hinter diesem Bild, wo dann dazu sozusagen eine Geburtenpolitik gemacht wird. Neue Deutsche machen wir als weiße Menschen am besten selber. Das ist jetzt nicht wahnsinnig anders, als was man im Nationalsozialismus auch gemacht hat, sozusagen die Mütterpolitik, die dort gefahren wurde. Also dass sozusagen die Reproduktionszahlen deutscher weißer Widerstand wären gegen eine langsam überfremdende Welt, gegen die russischen Horden, gegen alles Mögliche. Um Kinder bzw. ihre Abwesenheit geht es auch beim nächsten Meme in Simon Stricks Buch. Wir sehen zwei Bilder von einem, sag ich mal so um die 30 Jahre alten Paar, eine weiße Frau und ein weißer Mann, die zusammen in einem außergewöhnlich weißen Raum, der irgendwie nicht weiter beschrieben ist, sitzen. Also das ganze Bild ist sehr weiß gehalten. Und die beiden formen so eine Art Pietà, also sozusagen mit der Jungfrau Maria und dem Jesuskind und einem Josef noch dabei. Der Witz ist nun, dass der Mann, der irgendwie auch so dem Typ Softie entsprechen würde, kein Kind in den Armen hält, sondern einen Hund. Und darüber gibt es dann folgende Überschriftenreihe, die so eine Art Countdown vollzieht. Deine Urgroßmutter hatte 12 Kinder, deine Großmutter hatte 6 Kinder, deine Mutter hatte 2 Kinder und du hast eine Abtreibung und einen Hund. Das Paar hält den Hund exakt so im Arm, wie man eigentlich ein Baby hält. Und da an dieser Text-Bild-Kombination schließen sich jetzt alle möglichen rechtsextremen Erzählungen an oder Spielweisen an. Nämlich zum einen sozusagen der kulturelle Verfall, der ein Verfall der Geburtenraten ist. Also die Urgroßmutter hatte noch 12 Kinder und hat für eine starke Familienbasis gesorgt und so weiter. Sie dürfte natürlich nicht arbeiten, sie dürfte nicht wählen, das wird alles nicht erwähnt. Und sozusagen gibt es dann langsam eine Regression dahin, dass man überhaupt keine Kinder mehr hat, sondern stattdessen einen Ersatzhund und eben eine Abtreibung. Damit ist natürlich auch der Feminismus angesprochen. Sozusagen das Unternehmen, was sich für Abtreibungsrechte einsetzt, für weibliche Souveränität im Hinblick auf Fortpflanzung und Sexualität, dass der dafür verantwortlich wäre, dass nun keine weißen Familien mehr entstehen würden. Und stattdessen solche, das Bild hat dann so eine leicht perverse Konnotation, weil eben da, wo das Kind sein sollte, der Hund ist. Ne? Und dadurch wird sozusagen das Ganze spielbar in diesen Dekadenz- und Verfallserzählungen, die die Rechte gern macht. Also mittlerweile haben wir Familien, in denen der Hund die zentrale Stellung einnimmt und sozusagen das Bindeglied ist. Und das ist natürlich sozusagen eine perverse Konstellation in der westlichen Kultur, gegen die man kämpfen muss. Das Bild vollzieht so eine Art Panik-Countdown. Es wird an den Zahlen 12 Kinder, 6 Kinder, 2 Kinder, ein Hund, das Aussterben der Weißen sozusagen immer dringlicher dargestellt. Tja, die Weißen sind auf den Hund gekommen. Rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus. Um das Buch von Simon Strick geht es heute hier im Zündfunk Generator. Der digitale Faschismus beschränkt sich allerdings nicht auf das Internet. Aus dem digitalen Faschismus kann schon mal mörderischer Faschismus werden. Dafür stehen Orte und Namen. Anders Breivik in Norwegen, der Massenmörder von Christchurch in Neuseeland, Anschläge in den USA, etwa in Charlottesville, aber eben auch in Deutschland. Dafür stehen die Städte Hanau und Halle. Diese Orte markieren gewissermaßen auch den Übergang vom vergrübelten, selbstzweiflerischen Creep, der sich selbst geißelt als Ekel und als Spinner, hin zum gewaltbereiten Maskulinisten. Niemand ist den Frauen gegenüber arroganter, aggressiver oder verächtlicher als ein in seiner Männlichkeit verunsicherter Mann, hat schon Simone de Beauvoir im 20. Jahrhundert festgestellt. Im 21. Jahrhundert haben wir einen neuen Namen für den in seiner Männlichkeit verunsicherten Mann, der eventuell zum gewalttätigen Maskulinisten wird. Wir reden vom Incel. Incel ist die Kurzform für Involuntary Celibate, unfreiwillig im Zölibat lebende. Es handelt sich primär um junge Männer, die der Ansicht sind, ihnen stünde das Recht auf Sex zu. Sex wird als Grundrecht wie Nahrung oder Wasser begriffen. Jedoch wird ihnen dieser Sex von Frauen verweigert. Schuld daran ist, wie sollte es anders sein, der Feminismus und die sexuelle Revolution. Sagt Veronika Kracher, Kennerin der Alt-Right in den USA und Autorin eines Standardwerks zum Phänomen Incel. Es heißt Incels, Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults. Vor der sexuellen Revolution sei jedem Mann eine Frau seines Attraktivitätslevels garantiert gewesen, sein sogenanntes Looks-Match. Aufgrund der sexuellen Revolution dürften sich Frauen, die von Incels als hypergam, oberflächlich, triebhaft und verkommen beschrieben werden, jedoch frei den Partner oder die Partnerin aussuchen. Der Incel ist kein rein amerikanisches Phänomen. Tobias R., der Massenmörder von Hanau, lebte mit über 40 noch bei seiner Mutter. Sein Hass auf Frauen ging wohl eine tödliche Verbindung ein mit seinem Rassismus. Mit dem Attentäter von Halle beschäftigt sich Sarah Held in ihrem Essay »Frauenhass, Fremdenangst«. Die Kulturwissenschaftlerin weist darauf hin, dass der Täter in seinem sogenannten Manifest betont hat, dass er Single ist. Naja, also Single-Dasein macht per se keinen Cis-Mann zu einem Incel. Das wird so einfach gedacht. Das Problem dabei ist, dass einerseits natürlich das Hervorheben der Tatsache, ohne Partnerin zu sein, einen bestimmten Legitimierungsprozess evoziert. Ja, wir können uns ja darauf einigen, dass der Typ ein ganz schön großes Arschloch war. Also ich meine, der hat eine Synagoge angegriffen, der hat sich über andere erhoben, indem er sich selber als gesellschaftlich und häufig auch eben ethnisch so überhöht, dass er halt quasi den Tod anderer Menschen verursacht. Und der Konnex dazu, dass er sagt, er handelt aus dem und dem Motiv, das nicht nur antisemitisch ist, sondern auch, weil er irgendwie alleinstehend ist, bedeutet, dass er sich einerseits ausgeschlossen fühlt und eben so diese Hervorhebung der Tatsache, dass er nicht Teil von bestimmten Beziehungs- und sexuellen Arenen ist, auch für diese Gruppe Männer durchaus als Strategie verwendet wird, physische Gewaltexzesse zu kommunizieren und durchzuziehen. Und da lässt es sich schon aussprechen, dass er diesem Milieu zuzuordnen ist. Also es ist möglich. Wenn ich keinen Sex kriege, dann sind immer die anderen schuld. So beschreibt Sarah Held das Mindset, die Gedankenwelt von Incels. Held lehrt und forscht an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, in einem Land, das einen besonderen Rekord hält. Österreich ist das Land EU-weit, das die höchste Anzahl an Femiziden, also Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts, hat. Und wir haben letztes Jahr das Kunstkollektiv Aufstand der Schwestern gegründet, um mit Aktionskunst der Gesellschaft auf die Füße zu treten und dieses Problem sichtbar zu machen. Wir sind Bettina Wöss und Sarah Held. Vom Antifeminismus zum Femizid, vom Creep zum Incel. Rechte Angriffe, toxische Effekte. So heißt das Buch von Sarah Held und Elke Gaugele. Bei dem Wort toxisch ist meist das Wort Männlichkeit nicht weit weg. Die Rede von der toxischen Männlichkeit ist weit verbreitet, so weit verbreitet, dass sie schon etwas Phrasenhaftes bekommen hat. Eine Floskel, die man so wegnickt. Ja, ja, die toxische Männlichkeit. Ich kann's nicht mehr hören. Ich kann's langsam nicht mehr hören. Das geht mir langsam auf den Senkel. Oder, drastischer? Das geht mir auf den Sack. Das geht mir auf die Eier. Viele haben die Nase voll, die Schnauze voll von der Rede von der toxischen Männlichkeit, von MeToo und vom Genderwahn. Viele lassen ihrem Überdruss freien Lauf und wenn sie ein bisschen bekannt sind im Land, dann machen sie auch Schlagzeilen mit ihrem laut rausgebrüllten »Ich kann's nicht mehr hören«. Die Schlagzeilen werden umso größer, je populärer die Herren sind, zuletzt Didi Hallervorden und Jürgen von der Lippe. Altmeister des deutschen Fernsehhumors. Oder auch Dennis Scheck, nicht ganz so alter Zampano der deutschen Fernsehliteratur. Alle drei Herren haben mit ihren Rundumschlägen gegen politische Korrektheit, gendergerechte Sprache und andere Zumutungen offene Türen eingerannt im öffentlichen Diskurs. Aber damit kein falscher Eindruck entsteht, ich rede hier zwar über die notorischen AWMs, also die alten weißen Männer, aber in diesem Fall dürfen sich auch Frauen mitgemeint fühlen. Thea Dorn etwa oder Elke Heidenreich oder für die gebildeten Stände Svenja Flasspöhler. Aber Moment, was hat das alles mit unserem Thema zu tun? Rechte Gefühle, rechte Symbolpolitik, rechte Angriffe, rechte Gewalt? Let's Talk About Gender fordert Planning to Rock und fordert des Weiteren, mit dem Pronomen they angesprochen zu werden. Non-binär. Schon wieder so eine Gender-Zumutung. Viele Leute reagieren allergisch auf Gender. Gender Studies, Gender-Sprache, Gender-Wahn, Gender-Gaga. Warum sind diese allergischen Affekte so ausgeprägt? Dabei geht's doch eigentlich nur um ein Sternchen oder ein Doppelpunkt. Oder ein Bruchteil einer Sekunde zwischen Hörerinnen und HörerInnen, der sogenannte Glottisschlag. Warum diese wahnsinnige öffentliche Erregung um so eine doch eher kleine Veränderung? Das habe ich Simon Strick gefragt, Autor von Rechte Gefühle und, Achtung, Genderforscher. Bei Geschlechterforschung, die ich vertrete, geht es natürlich um sehr viel mehr als um das Sternchen. Wir beschreiben Geschlechterrollen und Geschlechtsmuster historisch, aktuell, in verschiedensten Arten und Weisen. Was natürlich für uns alle, ich glaube für Sie genauso wie für mich, wie für alle anderen, die hier zuhören, doch eine recht allumfassende Kategorie ist, in der wir uns bewegen, den ganzen Tag sozusagen. Und wie sich das historisch verändert hat, welche Rahmenbedingungen das hat, wie Gesellschaft vergeschlechtlicht, ist natürlich eine sehr relevante Frage. Und wie sich das verändert hat, warum das so sein muss, wie es jetzt ist und warum es so sein musste, dass Frauen lange nicht wählen dürften oder nicht arbeiten gehen dürften oder viele, viele andere Dinge. Das sind natürlich sehr relevante Fragen, die letztendlich dann auch viel mit dem zu tun haben, wie jeder und jede von uns so lebt. Insofern formuliert Genderforschung eigentlich Dinge, die sehr persönlich wahrgenommen werden können. Also jeder hat ein Geschlecht. Und jetzt gibt es halt mittlerweile die Fantasie, dass erstens die Gender Studies den Leuten das Geschlecht wegnehmen wollen, was mir völlig fern liegt. Und allen meinen Kolleginnen auch. Und dass sozusagen Gender vor allen Dingen ein Tun ist, nämlich das sogenannte Gendern. Also dass wir dafür wären, dass die gesamte deutsche Bevölkerung oder darüber hinaus auch alle jetzt sozusagen diesen Glottisschlag einführen müssen und damit wären die Gender Studies dann erfüllt, wenn das alle tun würden. Das ist natürlich Unsinn und aus meiner Sicht schon eine Verkürzung des Ganzen, eine Verkürzung, die die Rechte oder ein rechter Kulturkampf vor allen Dingen angerichtet hat. Wir können gar nicht mehr über Gender Studies reden, sondern wir reden nur noch über den sogenannten Glottisschlag oder das Gender-Sternchen. Von einem rechten Kulturkampf um Gender und Gender Studies spricht Simon Strick. In seinem Buch Rechte Gefühle schlägt er den Bogen von dem, was er Antigenderismus nennt, zur neuen Rechten. Antigenderismus ist rechter Gefühlskit. Antigenderismus ist ein Agitationskern der alternativen Rechten. Antigenderismus ist die vielleicht breitentauglichste Gefühlsanbindung der alternativen Rechten. Steile Thesen, starker Tobak. Ich kenne viele Leute, die das Gendern vehement ablehnen, AntigenderistInnen, um es mal gendergerecht zu formulieren, Leute, die sich aber mindestens ebenso vehement dagegen wehren würden, als Rechte bezeichnet zu werden. Selbst bei der linken Taz gibt es Abo-Kündigungen wegen Gendersternchen. Sind das alles Rechte? Oder Rechte, ohne es zu wissen? Simon Strick. Der Antigenderismus zeigt sich in dem, was ich untersuche, als Figur, an der alle möglichen Akteure, ob jetzt rechtsextrem oder auch nur rechts oder vielleicht auch noch gar nicht entschieden, wo sie auf einem politischen Spektrum stehen wollen. Der Eingriff in die Sprache, wie es immer gern genannt wird, der sogenannte Genderstern, der jetzt auch nicht Kernanliegen der Gender Studies ist zum Beispiel, ist sozusagen etwas, was man wahnsinnig vielen Menschen so erzählen kann, dass es ein Eingriff in ihre Sprache ist, dass es eine widerrechtliche und auch widersinnige, widernatürliche Veränderung ihrer Gewohnheiten sei, die von oben oktroyiert wird. wird. Und daran lässt sich dann sozusagen das Ganze, was ich eben schon besprochen habe, der Feminismus als totalitäres Unternehmen, wahnsinnig gut plausibilisieren, weil jemand möchte ihnen angeblich sagen, wie sie ihre Zuhörer und Zuhörerinnen ansprechen sollen, nämlich als ihnen. Ja. Und das sozusagen formuliert einen größeren Gedanken, nämlich, dass es irgendwie ein totalitäres System gäbe, was ihnen gerade etwas vorschreiben will, was ihnen Freiheiten wegnehmen möchte als ganz normaler Mensch, als ganz normaler Bürger. Daran lässt sich das unheimlich gut plausibilisieren, weil sozusagen das kann ja jeder spüren an sich. Politisch ist es auf jeden Fall der Antifeminismus, Antigenderismus. Bei der AfD steht es seit mehreren Jahren im Parteiprogramm, dass die Gender Studies aus den Universitäten verschwinden sollen, weil sie ein ideologisches Unternehmen seien. Anfeindungen von rechts kennt auch Paula Irene Wieler-Braslawski, Genderforscherin an der Uni München. Ich habe sie gefragt, was sie von den Thesen ihres Potsdamer Kollegen Simon Strick hält. Antigenderismus ist rechter Gefühlskitt. Antigenderismus ist ein Agitationskern der alternativen Rechten. Ja, auf jeden Fall ist Antigenderismus ein Gefühlskitt, der politisch weite Kontexte miteinander verbindet. Das ist sozusagen die affektive Seite dessen, was einige Kolleginnen schon vor Jahren in ihrer Forschung bezeichnet haben, nämlich Gender as Symbolic Glue. Das ist ein Paper von den Sozialwissenschaftlerinnen Esther Kovac und Marie Poim. Gender as Symbolic Glue. Gender als symbolischer Klebstoff. Oder mit Simon Strick, Antigenderismus ist rechter Gefühlskitt. Also Antigenderismus als Kitt, rhetorisch und eben auch affektiv, der ganz unterschiedliche Konstellationen, Artikulationen, Personen und auch politische Schattierungen miteinander verbindet. Und die affektive Seite ist da das Unbehagen. Das Unbehagen, das, glaube ich, viele Menschen haben an und in unserer Gegenwart, ein Unbehagen am Imperativ, an den Zumutungen, insbesondere sich selber permanent neu erschaffen, erfinden, inszenieren, verkaufen, präsentieren zu müssen. Und in einem populistischen Narrativ, das meines Erachtens überhaupt nicht nur rechts ist, sondern auch jedenfalls sich als links selber bezeichnende Kontexte auftaucht, also in so populistischen, also autoritären populistischen Narrativen, steht Gender dann für eine besonders problematische, dubiose, schwierige Form dieser neoliberalen Selbsterfindungszumutung. Selbsterfindungszumutung, schönes Wort. Sich neu erfinden, das war ja mal ein Versprechen. Inzwischen ist es eine Zumutung, eine Drohung. Wer sich nicht alle 15 Minuten neu erfindet, der verliert den Anschluss. Im Rahmen dieser Selbsterfindungszumutung ist das Wort Gender eine Art Chiffre, eine magische Formel für alles, was falsch läuft in unserer Gesellschaft. Den Antigenderisten ist es gelungen, Gender zu spinnen, zu erzählen, zu rahmen, zu framen, als etwas, das eine Elite will, eine globalistische, links-grüne, mit DEU und Brüssel verbundene Elite, die Gender nutzen und wollen als eine Art Selbstgestaltungsprojekt, das total verfügbar ist, wo Menschen sich also selber gestalten, selber machen, selber erschaffen, selber auch präsentieren. Und das wird zurückgewiesen. Und das hat, glaube ich, schon mit so einem Unbehagen zu tun an den Zuständen unserer Zeit, an dem sich eben verkaufen, präsentieren, schaffen, erschaffen müssen. Gender ist also auch ein Container für Verlustängste. Diese Gender-Leute wollen mir vorschreiben, wie ich zu reden habe, die wollen mir mein normales Leben wegnehmen. Die etablierte Mehrheit fühlt sich bedroht von einer elitären Minderheit. Das ist das Unbehagen, von dem die Genderforscherin Paula Wieler-Braslawski spricht. Bei Simon Strick heißt das, die atmosphärische Ausdehnung von Gefährdungsgefühlen für Mehrheitsmenschen. Mehrheitsmenschen würde ich jetzt bezeichnen, zum Beispiel als weiße Personen, so wie ich eine bin, in einer mehrheitsweißen Gesellschaft. Ich war bisher sozusagen Teil der Norm, Teil des Durchschnitts, Teil der unausgesprochenen sozusagen weißen Hegemonie in Deutschland. Und nun soll ich marginalisiert werden und es soll eine andere Hegemonie eingebaut werden, die zum Beispiel der Multikulturalismus ist, Diversity oder viele andere Sachen. Ich war bisher immer Teil der Norm, Teil der Hegemonie. Rechte Gefühle und der Kampf um die Normalität. Das ist der Titel heute beim Generator auf Bayern 2. Zeit für die nächste Bildbeschreibung aus Simon Stricks Buch Rechte Gefühle. Wir sehen ein farbig abgedrucktes Meme von einem sozusagen klassisch amerikanischen 50er-Jahre-Haushalt. Eine Frau in rosa Kleid mit Küchenschürze steht am Herd. Der weiße Mann kommt nach Hause in einem dunklen Anzug mit Hut in der Hand und zwei wunderbare blonde weiße Kinder schauen in der Tasche des Vaters, was er denn mitgebracht hat. Darunter ist angefügt in einer etwas seltsamen Schriftart die Wörter Right-Wing Extremism, also Rechtsradikalismus. Tja, und was sagt uns das? Das ist sozusagen eine Normalität, die gar nicht unbedingt nur in dieser Form, aber die verteidigt werden möchte, weil sie angeblich unpolitisch wäre. Das wäre der Normalzustand, der Urzustand der Gesellschaft. Der Mann geht arbeiten, die Frau ist zu Hause. Und sozusagen, es gibt eigentlich keine Berührung mit einem politischen Raum. Und diese Fiktion letzten Endes, dass das eben der Normalzustand wäre, der völlig unpolitisch wäre, das ist etwas, was wahnsinnig gerne beschworen wird und aufgerufen wird. Es gäbe einen Zustand des Lebens, der außerhalb gesellschaftlicher Zwänge oder gesellschaftlicher Verhältnisse außerhalb von Politik oder Politisierung stattfinden würde. Und das ist sozusagen der Ruheraum des Lebens, so wie man sich das in den 50er Jahren gerne vorgestellt hat oder die 90er Jahre sind so ein ähnlicher Wunschraum, wo eigentlich alles frei ist und es fällt dann alles in seine natürliche Ordnung. Rechte Gefühle und der Kampf um die Normalität. Das Normale wird zu einem Schlüsselbegriff in den Kulturkämpfen der frühen 20er Jahre. Ich habe mit Simon Strick ein Quiz gemacht. Ich habe ihm ein paar Zitate aus dem Herbst und Winter 2021 vorgelesen und er musste raten, wer es gesagt hat. Zitat Nummer 1: Ich bin mittlerweile zum Symbol geworden für viele normale Menschen, die ihre Lebensrealität nicht mehr gespiegelt sehen in der SPD, die unsicher sind, was sie noch sagen dürfen und wie sie es sagen dürfen. Wissen Sie eigentlich, dass normale Leute mir danken für meinen Mut? Zitat Ende. Also beim ersten würde ich wegen der SPD auf Thilo Sarrazin tippen. Oder, nee, es war Wolfgang Thierse. Nach dem Shitstorm, den er angeblich erlebt hat. Wolfgang Thierse, der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages und Sprecher des Arbeitskreises Christen in der SPD. Er hatte sich gegen die sogenannte Gendersprache gewandt und gesagt, dass viele normale Menschen gar nicht mehr mitkommen. Zitat Nummer 2: Wir müssen uns mehr an der Perspektive normaler Menschen orientieren. Das könnte jede Politikerin der letzten 40 Jahre gesagt haben. Ja, in dem Fall war es. Insofern finde ich unspezifisch. In dem Fall war es Norbert Röttgen, Spitzenpolitiker der CDU. Zitat Nummer 3. Für viele steht das Label links für Verachtung des Normalbürgers. Zitat Ende. Wer war das? Muss ich passen, weiß ich nicht. Eine linke Politikerin oder eine Politikerin der Partei Die Linke? Okay, Katja Kipping, ich rate. Nee, Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht, okay. Zitat Nummer 4. Deutschland, aber normal. Das ist die AfD mit ihrem sehr einflussreichen und sehr gut gewählten Slogan, sag ich mal. Das Wort normal kam nun in allen 4 Zitaten vor, von der Linkspartei über die SPD zur CDU bis zur AfD. Aus all diesen Zitaten spricht die Angst, in einer immer komplexeren Welt eine sicher geglaubte Normalität zu verlieren. Mit diesen Ängsten und Affekten arbeitet der digitale Faschismus, den Simon Strick analysiert. Aus diesen Ängsten speisen sich rechte Gefühle. Zum Beispiel die Sehnsucht nach einer übersichtlichen Welt voll bezaubernder Musik, wo ein Mann weiß, was er will, wo die Frau weiß, was sie bekommt. Diese Welt besingt schon 1994 die Berliner Band Mutter in ihrem Lied »Leben in einem 50er-Jahre-Heimatfilm«. Weiß, was sie bekommt, sie bekommt, was sie will. Harmonie und kein Problem, das nicht zu lösen wäre. Eine perfekte Natur lässt alles vergessen und lädt ein, sich wohl zu fühlen. In herrlichen Farben. Rechte Gefühle und der Kampf um die Normalität. Sendung von Klaus Walter. Es sprachen Karin Schumacher, Christopher Mann, Caro Matzko, Rainer Schaller und der Autor. Ton und Technik Regina Stärke, Produktion Rainer Schaller, Redaktion Thomas Kretschmer. Die Playlist und das Manuskript zu dieser Sendung sowie weitere Folgen des Generator-Podcasts gibt es auf bayern2.de/Zündfunk.